Es gab mehr Leute, die Jesus folgten. Einige Leute waren nicht zufrieden. Sie sagten, dass ihre Witwen nicht genug Essen bekamen. Die 12 Apostel riefen alle zusammen. Sie sagten, wir können nicht nur Essen austeilen. Wir müssen auch Gottes Wort lehren. Die Apostel sagten, sucht 7 gute Männer aus. Sie sollen weise sein und den Heiligen Geist haben. Wir geben ihnen die Aufgabe, zu helfen. Die Apostel sagten, wir wollen beten und Gottes Wort lehren. Alle waren damit einverstanden. Sie wählten Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus. Sie brachten die Männer zu den Aposteln. Die Apostel beteten und legten ihre Hände auf sie. Gottes Wort wurde immer bekannter. Immer mehr Leute in Jerusalem glaubten an Jesus. Auch viele Priester glaubten. Stephanus war voll von Gottes Gnade und Kraft. Er tat große Wunder unter den Leuten. Einige Leute von verschiedenen Orten stritten mit Stephanus. Aber sie konnten Stephanus nicht besiegen. Denn er sprach mit Weisheit und mit dem Heiligen Geist. Da sagten sie zu anderen Männern, wir haben gehört, dass Stephanus Schlechtes über Mose und Gott gesagt hat. Sie machten das Volk wütend. Auch die alten Männer und die Lehrer wurden wütend. Sie nahmen Stephanus fest und brachten ihn vor Gericht. Sie sagten, Stephanus sagt immer schlechte Dinge über den Tempel und das Gesetz. Sie sagten, wir haben ihn sagen hören, dass Jesus den Tempel zerstören wird. Und er wird die Gesetze ändern, die Mose uns gegeben hat. Alle im Gericht sahen Stephanus an. Sein Gesicht sah aus wie das Gesicht eines Engels.